wurde dunkler und heller. Und Staaten entstanden über Nacht. Und wir saßen im Keller und haben Songs gemacht. An irgendeinem Abend übernahm irgendjemand die Macht. Wir nahmen auf in unserem Keller und haben Songs. Shame.